Sie hören Popstop, das Musikradio. Am Mikrofon Frank Laufenberg. Ganz tiefe Verbeugung vor Lawrence Hammond, dessen Namen man kennt, aber was hat er denn eigentlich so richtig gemacht? Man weiß es nicht so genau. Genau 80 Jahre ist es her, dass er seine Erfindung, seine Entwicklung erstmals vorstellte, einem staunenden Publikum. Genau am 15. April des Jahres 1935, die Hammond-Orgel. Und um diese Hammond-Orgel geht es jetzt. Hier, das, was wir gerade hörten, war eine Hammond-Orgel M100, modifiziert auf 102. Er hat verschiedene Hammond-Orgeln entwickelt, beziehungsweise im Laufe der Jahre wurden die natürlich immer modifiziert. Und ohne die Hammond-Orgel hätte es diesen wunderbaren Sound von Procol Harum und The Whiter Shade of Pale wahrscheinlich gar nicht gegeben. 1967 ein weltweiter Erfolg und 1972 war das Stück nochmal in der Hitparade. Eine gewisse Cher hat einmal gesagt, das sei ihre absolute Lieblingsplatte, obwohl sie immer noch keine Ahnung habe, wovon der Song eigentlich handelt. Na gut, also Brooker und Keith Reed haben auch immer versucht, den Text mit einem Geheimnis zu umgeben. Vielleicht bedeutet der Text aber auch absolut nichts. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass es um einen Betrunkenen geht, der versucht, auf einer Party mit einem Mädchen anzubändeln. Seine Gedanken schweifen ab und er sieht alle möglichen Bilder vor seinem geistigen Auge. Eben auch das weißeste Weiß seines Lebens. Und das untermalt durch diese wunderbare Hammond-Orgel M100. Die hört man bei so vielen Musikstücken und bei vielen weiß man gar nicht, was ist denn da im Hintergrund, was ist das für ein Musikstück oder beziehungsweise was ist das für ein Instrument, was da läuft. Hier bei diesem Titel zum Beispiel. Wouldn't it be nice to get on with me neighbors? But they make it very clear they've got no room for ravers. Don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about 1964 war das ein Riesenerfolg für die Gruppe Zombies. She's Not There. Ein Platz 2 in der amerikanischen Hitparade, Platz 12 in Großbritannien. Chef von den Zombies war ein gewisser Rod Argent. Und er spielte hier die Tasten bei dieser Nummer, eben auch wieder eine Hammond-Orgel. Nachdem die Zombies irgendwie auseinandergefallen waren, ging Rod Argent hin und gründete eine eigene Band. Und die nannte er einfach nur Argent. Und 1972 erschien das Album All Together Now. Und auf diesem Album ist der Titel Hold Your Head Up. Der Rick Wakeman, der ja nun auch nicht gerade der schlechteste Orgel- und Tastenspieler ist, hat einmal gesagt, bei dieser Nummer Hold Your Head Up zeigt sich, was die Hammond B3 alles machen kann. Dieses Solo, das hier Rod Argent spielt bei dieser Nummer, sei das Beste, was er jemals im Leben gehört hat. Hold Your Head Up.

fuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Nur mit Mundharmonika und seiner Gitarre hätte es vielleicht ganz langweilig geklungen, diese Nummer. Aber das haben die Produzenten auch gemerkt und haben gesagt, da muss noch irgendwas hinzu. Aber wir haben doch bei uns in der Plattenfirma, bei Columbia, haben wir doch noch so einen Künstler, der mit einer Band namens Blood, Sweat and Tears unterwegs ist und der auch schon aus der Tiefe der 50er Jahre kommt musikalisch. Und der kann ganz gut Hammond-Orgel spielen. Den nehmen wir mal. Und das ist Al Cooper gewesen. Auch ein begnadeter Musiker, der unheimlich viele Sachen bewegt hat. Und wenn es ihm nicht mehr passt, hat er es halt fallen lassen. Eine seiner Gründungen war die Formation Blood, Sweat and Tears. Da war schon nach dem ersten Album, hat er keine Lust mehr, mit denen zusammen zu spielen. Da war ihm der Sound offensichtlich nicht so, wie er ihn wollte. Und deshalb ist er gegangen. Auf dem ersten Album von Blood, Sweat and Tears, Child is Father to the Man, da gibt es einen Titel von Al Cooper, geschrieben von ihm, von Blood, Sweat and Tears interpretiert. Und die Nummer heißt I Love You More Than You'll Ever Know. Ein wirklich wunderbarer Titel und ein wirklich wunderbares Beispiel auch dafür, wie nämlich die Hammond-Orgel klingen kann bei einer Jazz-Rock-Band. I told you so. And if I ever hurt you, babe, you know I hurt myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You're thinking once his little loved one gone. I love you, babe, more than never know, more than you'll ever know. When I wasn't making too much money, you know where my paycheck went. One red cent. Is that in a way for a man to carry on? You think it wants his little loved one gone. I love you, baby, more than you'll ever know, more than you'll ever know. Everything that you demand, I could be president of General Motors, baby, or just a tiny little grain of sand. way for a man to carry on. Think he wants his little loved one gone. Jetzt bringt er sie gleich um. I love you more than you'll ever know, mit Blood, Sweat and Tears. A Day in the Life of Lawrence Hammond, der 15. April des Jahres 1935. Lawrence Hammond wurde im Jahre 1895 geboren. 33 Jahre war er alt. Da entwickelte er etwas, das wurde dann als elektrische Uhr in den USA verkauft. Und dann hat er sofort eine eigene Firma gegründet, die nannte sich Hammond Clock Company. Und mit dieser Hammond Clock Company hätte er bis zu seinem Lebensende gut Geld verdienen können und hätte sich zurücklehnen können. Aber dann wäre er kein Tüftler gewesen. Tüftler müssen immer irgendetwas machen. Und darum ging er mit seinem Kompagnon John Marshall Harnard hin und sagte, wir müssen etwas entwickeln, was Klänge erzeugt. Und 1933 begannen sie damit. Und am 24. April des Jahres 1934 meldeten sie das Ding zum Patent an. Am 15. April 1935, also vor genau 80 Jahren, gab es in New York eine Ausstellung Industrial Arts. Und hier stellte Hammond erstmals einem staunenden Publikum seine neue Hammond-Orgel vor. Aber kaum war das Ding da, kamen schon die Neider und die sagten, nee, das Ding darf nicht Orgel heißen, den Begriff Orgel dürft ihr nicht dafür verwenden. Hammond zog vor Gericht und gewann 1938. Und jetzt begann der Siegeszug der Hammond-Orgel. In Kinos, Cafés und Hotelrestaurants setzte sich dieses Instrument für Alleinunterhalter schnell durch. Die feinen Schwebungen des Klangbildes der Hammond-Orgel und die Möglichkeit, bestimmte Effekte wie zum Beispiel Percussion, Echo, Tremolo, Vibrator hinzuzumischen, machte das Gerät schnell zu einem Erfolg. 1935 gab es beim Sender WIND in Gary, Indiana, einen Organisten, der täglich mit einem Hammond-Orgel-Programm zu hören war. Besonders die Jazzmusiker interessierten sich für dieses neue Musikinstrument. und eine gewisse Ethel Smith spielte sich Anfang der 40er Jahre den Spitznamen The First Lady of the Organ ein. Ab 1942 war sie regelmäßig in der Radioshow Your Hit Parade zu hören. Und irgendwann kam sie mit einem Titel, der hieß Tico Tico. Und das Ding erschien als Single und kam bis auf Platz 14 in der amerikanischen Hitparade. Hier ist dieser Titel. Und genau bei diesem Titel ist dann auch dieser typische Sound von der Hammond-Orgel gut herauszuhören. Ethel Smith mit Tico Tico. Tico, aufgenommen vor mehr als 70 Jahren mit Ethel Smith und hoch in der amerikanischen Hitparade. Was gibt es denn eigentlich an Hammond-Orgeln? Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Modelle und die Musiker wissen schon, welches Instrument sie am liebsten spielen. Von 1959 bis 65 gab es die A100, ab 55 gab es dann eine B3 und C3. Das war der Inbegriff der Hammond-Orgel. Tonerzeugung und Klangformung sind bei diesen Modellen identisch. Die A100, die war mehr für den Heimbereich bestimmt, die B3 war das Konzertmodell und die C3 das Kirchenmodell. Sie unterschieden sich lediglich in der Gehäuseausführung und sind technisch identisch. Dann kam die M3, auch die Baby B3 genannt, das war mehr dieses Spinettmodell, dann die M100, diese stellte eine Weiterentwicklung der M3 dar. Ein Beispiel dafür war eben A Whiter Shade of Pale von Procol Harum. Dann die L100 von 61 bis 72. Das war ein Instrument, das vor allen Dingen Keith Emerson bei Emerson, Lake & Palmer und auch auf seinen Platten immer gerne verwendete, bei zum Beispiel den Nice und so weiter. Die L100 hieß auch das Billig-Spinett von Hammond. Eine Variante war die P100. Eine L100 in einem transportablen, zweiteiligen Gehäuse. Das waren so die Hauptmodelle von Hammond. Der Nachfolger und Eigentümer des Namens Hammond ist inzwischen übrigens die japanische Firma Suzuki, die allerdings nichts mit dem gleichnamigen Motorradhersteller zu tun hat. Ethel Smith war auch noch auf mehreren anderen Hits zu hören, zum Beispiel Just a Prayer Away von Bing Crosby. Und sie spielte in etlichen Filmen mit, gründete einen eigenen Musikverlag und schrieb das Buch Hammond Orgel Method. Jimmy Smith, mit Ethel nicht verwandt, wurde in den späten 50er Jahren der absolute King auf der Hammond-Orgel. Hier ist ein Titel, mit dem er in der amerikanischen Single-Hit-Parade war. Jimmy Smith mit Walk on the Wild Side. Hat nichts mit der Nummer von Lou Reed zu tun, ist ja auch wesentlich älter und war aus dem gleichnamigen Film Walk on the Wild Side. We'll be right back. Viele Musiker haben Jimmy Smith gehört und haben gesagt, boah, ist das ein klasse Instrument, das wollen wir auch haben. Und natürlich nicht nur die Jazzmusiker, sondern auch die Beat- und Rockmusiker Anfang der 60er Jahre haben gesagt, boah, das ist ja toll, der Sound der Lawrence Hammond Orgel. Die Beatles verwendeten dieses Instrument zum Beispiel I'm Looking Through You, aber da ist es immer nur düb, düb. Typ, Typ, da wussten sie es noch nicht richtig einzusetzen. Oder bei Lucy in The Sky with Diamonds oder Mr. Moonlight. Ray Manzarek von den Doors benutzt es oft. Steve Winwood, der Emerson, Lake & Palmer natürlich, Deep Purple, Atomic Rooster, Arthur Brown, Billy Preston und. Hier ist ein schönes Beispiel für das Spiel der Hammond-Orgel bei einer Aufnahme der Beatles. John Lennon ist bei dieser Aufnahme überhaupt nicht dabei. Paul McCartney spielt Hammond-Orgel und Bassgitarre und außerdem singt er noch im Hintergrund mit. Ringo ist natürlich der Schlagzeuger und das Stück wurde geschrieben von George Harrison und er singt es natürlich auch. Eine der besten Aufnahmen der Beatles und trotzdem auch eine der unbekanntesten vielleicht, weil sie eben aus dem Rahmen fällt. Aber Paul McCartney an einer wunderbaren Hammond-Orgel. Long, long, long. We'll be right back. vom weißen Album ist dieses Stück hier. Long, Long, Long mit den Beatles. Und diese Hammond-Orgel, die da Paul McCartney spielt, macht diesen Titel so altmodisch. Und auf der anderen Seite ist er so modern. Und ein gutes Beispiel dafür, was Ringo Starr für ein präziser Schlagzeuger war. Hier habe ich jetzt eine Aufnahme aus dem Jahre 1969. Immer spricht man von Duane Allman, dem Supergitarristen und was er alles gespielt hat, also was er alles konnte. Manchmal ist sein Bruder Greg ein wenig untergegangen. Der spielte übrigens die Orgel. Und manchmal hat er auch wirklich tolle Titel geschrieben und dann auch selbst gesungen. Hier ist so eine Nummer von den Allman Brothers aus dem Jahr 1969. Aufnahme heißt Dreams, geschrieben von Greg Allman, und er spielt eben auch die Orgel. One more morning. Schon toll, die Jungs von den Allman Brothers, das hier, also die Nummer Dreams. Noch einmal eine tiefe Verbeugung vor Lawrence Hammond und ein herzliches Dankeschön, dass er irgendwann vor 80 Jahren die Hammond-Orgel vorgestellt hat, erstmals. Und dass so viele Musiker hingegangen sind und haben sich dieses Instrumentes bedient und haben es in ihren Musikstücken verwendet. Das war's. A Day in the Life of Lawrence Hammond. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Frank Laufenberg. Und jetzt am Schluss noch eine wirklich wunderschöne Aufnahme von Booker T und den MGs. Da geht's um grüne Zwiebel, Green Onions. Mm-hmm.